Deutschlandfunk. Freistil. Der Maler, Zeichner, Karikaturist, Dichter, Sprach- und Gesellschaftskritiker, Essayist und nicht zuletzt Vortragskünstler Robert Gernhardt starb vor fast einem Jahr am 30. Juni 2006. Er hat die Humorkritik feuilletonreif gemacht, die Satirezeitschrift Titanic und die sogenannte Neue Frankfurter Schule mitbegründet und gehört zur ersten Garde zeitgenössischer Dichter deutscher Sprache. An seine Begabung, Intelligenz und Produktivität erinnern im folgenden Feature unter anderem Pit Knorr, Antje Kunstmann, Loriot, Harry Rowold, Otto Walkes und Klaus Cäsar Zehrer. Sie hören die Übernahme einer Koproduktion von Radio Berlin-Brandenburg und Bayerischem Rundfunk aus dem Jahre 2006. Als man mir nahelegte, hier das Wort zu ergreifen, war mir nicht klar, auf was ich mich da einlasse. Auf eine Einführung? Eine Einführung ist zweckdienlich, wenn eine Künstlerin aus Nowosibirsk zur Adventfeier einer Münchner Immobilienfirma Verse in sibirischer Mundart vorträgt. So beispielsweise wurde meine Lesung in Koblenz angekündigt. Ist er der neue Dante, Klappstock, Goethe, Schiller, Heine, Morgenstern, Ringelnatz, Brecht oder der späte Weise Wilhelm Busch? Robert Gernhardt führt man nicht ein. Und mit folgenden Worten leitete die Bild-Zeitung eine immerhin 5-Zeilen-Besprechung des Gedichtbandes Lichte Gedichte ein. Er ist mit Dante und Goethe verglichen worden, aber eigentlich hat er mehr erreicht. Wer ist er? Seine Fangemeinde ist unabsehbar und die feinsten Feuilletons flochten ihm Kränze. Robert Gernhardt ist der Gottvater aller, die in Deutschland schon mal einen Witz versucht haben. Harald Schmidt. Unerschöpflich ist sein Vorrat an Jongliermaterial, an Formen und Finden, Rhythmen und Reimen. Süddeutsche Zeitung. Gernhardt lehrt uns, dabei ganz unpriesterlich, über uns selbst zu lachen. Die Tageszeitung. Gernhardt ist Kult. Gernhardts virtuoser Komik kann man sich schwerlich entziehen. Der Tagesspiegel. Er ist der Größte. Robert Gernhardt ist der erfolgreichste lebende deutsche Dichter. Peter Rühmkopf. Wir können Goethes, Schillers, Klopstocks Hinscheiden durchaus verschmerzen, solange nur Robert Gernhardt uns nicht genommen wird. Hubert Spiegel in der FAZ. Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin. Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin und gib ruhig einmal zu, dass ich klüger bin als du. Preise künftig meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Amen. Robert Gernhardt, eine Hommage von Peter Moritz Pixhaus und Barbara Entrup. Herzlich willkommen. Ich will mit einer Frage beginnen, die mich seit gut 60 Jahren umtreibt. Wer bin ich? Oder objektiv ausgedrückt, wer ist er? Das ist eine Frage, der wir uns leider stellen müssen, denn die Unsicherheit ist groß. Etwa ab der Schulreife sind wir informiert. Aber davor, was war davor? Da der Künstler sich dazu nicht äußerte, sind wir auf Recherchen und Mutmaßungen angewiesen. Wer ist er? Wer? Robert Gernhardt kam, so viel ist sicher, 1937 in Reval auf die Welt. Weil meine Eltern Baltendeutsche waren, da gab es also eine starke deutsche, nicht mal Kolonie, sondern es gab also Deutsche, die seit Jahrhunderten da lebten. Und die 39 das Land verließen, als Hitler und Stalin den Osten aufteilten und Estland, die ganzen baltischen Staaten, Lettland, Litauen, an Stalin fielen. Dort lag, so wird berichtet, im Uferschilf der kleine Robert, verschleppt von einer Wölfin, die ihn eine gute Woche nährte, ihm dann aber die Brust entzog, als sie erfuhr, dass Rom schon längst gegründet war. Zum Glück kam wenig später ein missgelaunter Bär des Weges. Er hatte bei seinem täglichen Rundgang durch die Innenstadt von Reval alle Mülltonnen umgestoßen, doch nichts gefunden, womit er seiner Familie hätte imponieren können. Was hier nun zwischen seinen Füßen lag, hatte er noch nie gesehen. Er brachte es nach Hause und geriet auf die Frage, was das sei, ziemlich in Verlegenheit. Schließlich verwies er auf den noch fehlenden Pelz des Wesens. Das sei ein Rohbär, sagte er. Die Familie glaubte ihm zwar kein Wort, aber das Kind behielt diesen Namen. Mama, kein einziges Wort auf der Welt das so viele Maß enthält wie Mama. Ja. Als Robert 6 Jahre später, 1943, mit einer Tanzbärengruppe in Posen auftrat, entdeckte ihn dort seine Mutter. Also sie hat sowohl bei mir wie bei meinem Bruder, dem Maler Per Gernhardt, jegliche künstlerische Anwandlung gefördert. Es war immer Geld da, obwohl wir sehr, sehr reduziert leben mussten für Farben, für Materialien, für Exkursionen, für Bücher und alles Weitere ist bekannt. Ich bin also in einem sehr armen, aber sehr, ja, sehr aufgeschlossenen Haushalt groß geworden, ohne Vater, der blieb in Posen. Eine harmonische Kindheit also, bei naturbelassener Erziehung, ohne frühkindliche Schädigung durch die Eltern. Koblenz hat keine Mark, keine. München hat so gut wie keine Mark, keine. Mannheim hat nur eine Mark, doch welche Stadt hat 2 Mark? So kam ich dann also langsam immer weiter westlich und und dann habe ich eben diese ganze ruhige Zeit der Bundesrepublik dazu genutzt, halt auch mein Humording zu machen zusammen mit Freunden. Horch, ein Schrank geht durch die Nacht, voll mit nassen Hemden. Das habe ich mir ausgedacht. Um euch zu befremden. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich schreibe das gleich hin, da haben wir den Salat. Ich bin ein Literat. Menschen schauen mich an, da kommt der Gernhardt-Mann. Menschen schauen mir zu, das ist der Gernhardt, du. Menschen schauen mir nach, das war der Gernhardt, ach. Menschen schauen sich an, der wird auch nicht jünger. Ich war natürlich sehr gespannt, ob sich das bestätigt, wenn ich den Menschen vor mir sehe oder ob ich dann enttäuscht bin oder desillusioniert bin, weil seine Person von dem abrückt, was seine Texte vermitteln. Klaus Cäsar Zehrer. Also wer die Gernhardt-Texte kennt, hat schon recht konkrete Vorstellung der Person. Als er sich mit 40 im Spiegel sah, seht mich an, der Fuß der Zeit trat mir meine Wangen breit. Schaut mein Ohr, die vielen Jahre drehten es ins Sonderbare. Ach, des Kinds, es scheint zu fliehen, will die Lippen nach sich ziehen. Ach, der Stirn, die vielen Falten drohen mir den Kopf zu spalten. Die Nase, oh, wie vorgezogen, der Mund so seltsam eingebogen, der Hals so krumm, die Haut so rot, das Haar so stumpf, das Fleisch so tot. Nur die Augen, lidumrändert, strahlen blau und unverändert, schauen forschend klar und mild aus und aus dem Spiegelbild, leuchten wie 2 Edelsteine. Sind das überhaupt noch meine? Das ist ja ein grundsätzlicher Fehler, wenn man dann ihn sozusagen als die, als sei er identisch mit der Person, die da spricht in dem Gedicht. Anita Albus. In den Fehler darf man nicht verfallen. Und kommt von euch auch keiner auf den Trichter, verlacht mich ruhig. Eines bleibt gewiss, als Mensch bin ich wie ihr, jedoch als Dichter bin ich ein Wesen muy generis. Ich habe als Maler angefangen, ich habe seit meiner Jugend Kunst produziert. Ich bin auf die Kunstakademie gegangen in Stuttgart, dann bei den Freien Künstlern in Berlin. Und das Schreiben machte ich, um mich und andere zu unterhalten und mich im doppelten Sinne. Also einmal Unterhaltung, weil die Zeit dabei nett verging und natürlich der Lebensunterhalt gesichert wurde. Nicht? Ich machte die erste Staatsprüfung. Und dann regte sich ein Geist in mir, der Geist des Komischen und die Freude am Komischen. Das wurde noch befeuert und befördert durch einen Kommilitonen, den ich traf, den Fritz Weigler alias F.E. Bernstein. Und da waren wir schon zu zweit. F.E. Bernstein. Das ist auch Gernhardts Theorie, dass die Komik im kleinen Kreis beginnt. Mit den deutschen Komikern von Lichtenberg und Wilhelm Busch bis Loriot. Erstmal ist es ein kleiner Kreis, Kommilitonen, Eingeweihte, Vereine oder sonstige Klicken, wo man es ausprobiert. Wir waren beide auf der Kunstakademie und Nebenhörer an der FU. Und irgendwie machte sich da was selbstständig. Und so weit, dass wir also Pardon was anboten. Pardon war 62 gegründet worden. Nickel nahm was von uns, druckte was. Die Zusammenarbeit wurde intensiver. Und nach dem Staatsexamen wurden wir gefragt, ob wir nicht in die Redaktion eintreten wollten. Und das wollten wir. Für mich war es eine Möglichkeit, nicht an die Schule zu gehen. Bernstein ist dann doch, der Weigle, den Weg an die Schule gegangen und hat es auf diesem Weg bis zum Professor für Bildgeschichte und Cartoon gebracht. Im Falle von Bernstein und Gernhardt ist es so, dass sich alte Studienfreunde zusammengefunden haben. Die haben gemeinsam Beiträge an Pardon geschickt, die dann angenommen wurden und wurden dann gemeinsam in die Redaktion eingeladen. Und dort sind sie dann auf Wächter gestoßen, ebenfalls ein junger Mann mit 25 Jahren, mit dem sie sich wohl von Anhieb an gut verstanden haben. Und das war das Glück, dass es einerseits eine private Freundschaft war, dass da Persönlichkeiten miteinander in Schwingung geraten sind, die andererseits alle drei ein großes technisches Potenzial hatten, also alle drei zeichnen konnten. Je später der Tag wurde, desto überraschender waren die Ergebnisse, die auch durch Alkohol beflügelt wurden. F.K. Wächter. Ja, es gab die groteske Situation, dass man von dem Redaktionsalltag sich abends erholte, um dann Dinge zu machen, die man eigentlich lieber hatte. Die Verfertigung von Komik in der Einsamkeit ist relativ schwierig, weil man wird immer wieder gerade in längeren Formen dann an Punkte kommen, wo man sich nicht mehr sicher ist. Ist das noch komisch oder ist das schon so verstiegen, dass kein Mensch mehr irgendwo die Komik sieht? Das Schicksal hat es so gefügt, dass mir am Alkohol nichts liegt. Mich lockt nicht Bier, nicht Gin, nicht Wein. Naja, ein Wein, der darf schon sein. Mich lockt nicht Korn, nicht Bier, nicht Gin. Ist da ein Gin dann immer drin? Mich lockt nicht Wein, nicht Korn, nicht Bier. Da kommt ein Bier, das nehmen wir. Mich lockt nicht Gin, nicht Wein, nicht Korn. Her mit dem Korn und dann von vorn. Das Schicksal hat es so gefügt, dass mir am Alkohol nichts liegt. Und so weiter und so fort. Er ist immer bereit, albern zu sein. Und Alkohol verstärkt das eigentlich gar nicht mal. Harry Rowold. Also auf gar keinen Fall Rotwein und morgens um 11 schon gar nicht. Und Pitt Knopf. Das begann damit, dass man sich mal warm dachte, den Kopf locker dachte, einfach durchsprach, was war am Tag, wie kann man es kommentieren. Und so langsam wuchs dann der Pegel der Frechheiten und der Möglichkeiten, die Dinge anzugehen. Die Berichte von diesen Treffen sind tatsächlich so, dass sie sehr inspirierend gewesen sein müssen. Man hat sich dort in Gaststätten, Hinterzimmern oder an sonstigen Orten getroffen und hat gemeinsame Abende verbracht, was später in der Pardon als Workshop veröffentlicht wurde. Und da gab dann ein Stichwort das andere. Man hat gemeinsam gezeichnet und dann saßen sie nebeneinander und jeder hat das zu dem gleichen Thema etwas gemacht. Und dann hat man sich sicher über die Schulter geguckt und sich gegenseitig inspiriert. Folgen der Trunksucht. Seht ihn an, den Schreiner trinkt, der wird er kleiner, schaut, wie flink und frettchenhaft er an seinem Brettchen schafft. Seht ihn an, den Hummer trinkt, der wird er dummer, hört, wie er durchs Nordmeer keift, ob ihm wer die Scheren schleift. Seht sie an, die Meise trinkt, sie baut sie scheiße, da grad rauscht ihr drittes Ei wieder voll am Nest vorbei. Seht ihn an, den Dichter trinkt, der wird er schlichter, ach, schon fällt ihm gar kein Reim auf das Reimwort Reim mehr ein. Komik ist ein Grenzphänomen, grenzwertiges Phänomen, was auch viel damit zu tun hat, wie die Sache formuliert ist, welches Wort am Ende steht und so weiter. Und da ist einfach unheimlich hilfreich, wenn man zu dritt, zu viert, wie auch immer zusammensitzt und das einfach ausprobieren kann. Vorhang auf! Der Habicht fraß die Wanderratte, nachdem er sie geschändet hatte. Zotik, diesen Begriff, mag ich nicht so gerne. Der klingt für mich zu sehr nach Herrenwitz. Klaus Cäsar Zehrer, promovierter Satireforscher. Der vorher ja gang und gäbe war in den muffigen 50er Jahren und der das Tabu braucht. Die Jugendzeit mit ihren Ängsten, wer hat den längsten? Und das Spezielle, und ich denke, das macht auch zum Teil die Bedeutung von Gernhardt aus, ist, dass der sexuelle Witz, den es bei Gernhardt natürlich auch gibt, dass er ganz ohne die Verklemmung auskommt. Die Reifezeit mit ihrem Wissen, kein Mann muss müssen. Und das hat weniger mit Zote als mit Freizügigkeit zu tun. Das Abendrot mit seinem Winken, Eins läuft noch, trinken. Und passt sicher sehr gut in die Zeit, in der er aufgewachsen ist und der sich zum ersten Mal zu Wort gemeldet hat, in die späten 60er Jahre der sexuellen Libertinage, in die auch solche Gedichte wie der Kragenbär sicher ganz gut passen. Der Kragenbär, der holt sich munter einen nach dem anderen runter. Sagen wir eine sexuell freie Gesellschaft, in der gäbe es keinen Sexwitz mehr, weil dann Sex nicht mehr komisch wäre. Ich habe diese ganze Zeit der sexuellen Emanzipation, wie immer man das nennt, also eigenen Leib und schrittweise erlebt, 50er Jahre, 60er Jahre und so weiter. Ich habe natürlich auch mit wachsendem Abstand dann auch die komischen Seiten wiederum dieser Emanzipationsbestrebung erlebt, diese komischen Seiten auch des spontan sein Wollens, des natürlich sein Wollens, zu behaupten, das Verschränken von Menschen sei die natürlichste Sache der Welt, ist also einer der unsinnigsten Sätze der Welt. Ist es spannend, fernzusehen? Nein, das ist nicht spannend. Oder Gott den Herrn zu sehen? Nein, das ist überhaupt nicht spannend. Ist es spannend, wenn wer zeigt? Das ist doch nicht spannend. Wie man eine Frau besteigt. Das ist nie und nimmer spannend. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pablo Picasso schreibt an seinen Kunsthändler Henri Daniel Kahnweiler. Sehr geehrter Kunsthändler Kahnweiler, wir hatten einen Deal gemacht, der hat bis jetzt nicht viel gebracht. Erst habe ich blau in blau gemalt, Sie haben äußerst mau gezahlt. Dann habe ich es mit Rosé versucht, doch nichts im Portemonnaie verbucht. Nun also wären Kuben dran, Sie schaffen nicht mal Tuben ran. Werd ich nicht nach Tarif bezahlt, wird ab sofort naiv gemalt. Und der Gernhardt hat auch, muss gesagt werden, in dieser ersten Zeit in Frankfurt, also das waren Mitte 60er Jahre, da hat er noch gemalt. Also wir hatten ja beide in Berlin studiert, zwar Grafik in der HDK, aber hatten eigentlich gemalt, richtig Bilder. Und er hat noch in Frankfurt weitergemalt. Und er hat ja seine Malereikarriere auch. Das ging bis im Deutschen Künstlerbund rein. Ich bin auf die Kunstakademie gegangen in Stuttgart, dann bei den Freien Künstlern in Berlin. Und ich habe ausgestellt, ich habe als Maler eine Zeit lang, also mich gefühlt und nicht nur gefühlt, sondern ich war ein Maler in dem Sinne, dass wirklich alles, was mir wichtig war, im nächsten Bild passieren musste. In den 70er Jahren hat er hauptsächlich gemalt und auch in sehr kleinen Formaten, an denen er dann sehr lang gesessen ist. Und er wollte ursprünglich Maler werden. In den Schriftstellerberuf ist er eher so reingerutscht, weil er damit früher Erfolge hatte als mit der Malerei. Dann 1977 hatte ich meine erste Einzelausstellung, ich hatte mir damit Zeit gelassen, war dann Mitglied des Deutschen Künstlerbundes, da kommt man nur rein, wenn man dreimal an diesen Ausstellungen teilgenommen hat, das heißt also, die Jury da passiert hat. Also all das, bitteschön, ist was ganz anderes, als der Bildungsbürger aufzuweisen hätte an Credits, was bildende Kunst betrifft. Mein Herr, Sie haben Brack bedacht und der hat nichts als Quack gebracht. Sie haben Juan Gris bezahlt und der hat ziemlich mies gemalt. Zwar stimmt es, dass die Pressewelt vor meinem Werk die Fresse hält, wie wenig ein Verriss bewegt, hat eben erst Matisse belegt. Zwar hat er einen Schreck gekriegt, doch den hat rasch ihr Scheck besiegt. Solange sie ihm die Bilder zahlen, wird Henri wie ein Wilder malen, da jeder sofern Bares lacht, gern Schönes, Gutes, Wahres macht. Mit vorzüglicher Hochachtung, Pablo Picasso, Kunstmaler, PS. Er hat sich ja auch anfangs als Autor nicht Robert Gernhardt genannt, sondern Lützel Jemann. Das ist mittelhochdeutsch und heißt kaum jemand. Er hatte noch mehrere Pseudonyme, aber das war das häufigste. Norbert Gamsbart, Norberto Gamsbardi, Hans Menz, Roberto, Robert. Und unter dem Namen hat er noch bis in die 70er Jahre hinein, also praktisch die ersten 10 Jahre über geschrieben, um seinen guten Namen Robert Gernhardt für die ernsthafte Malerkarriere aufzusparen. PS, ein Vorschlag zur Güte. Zunächst wird kräftig angezahlt, sodann wird wie Cézanne gemalt. Der Gegenstand wird klein gehackt und so viel Schotter eingesackt, dass jeder, der Picasso kennt, ihn nur noch Herrn Incasso nennt. Aber dann riss bei mir so diese Malerbiografie, nicht? Die, möglicherweise hatte sie daraufhin sich bewegt, und um den also Beleg zu erbringen, es geht auch mit der Malerei. Aber es geht natürlich, also finanziell war das ein unglaubliches Zusatzgeschäft, denn die Bilder waren in der Herstellung sehr langwierig und allein, ich glaube, die Pinsel, die ich da vermalt, das waren so Leonardo da Vinci, Tobolsky, Kulinski, Rotmaler-Pinsel, also die ich dann so lange malte, bis die Spitze stumpf war. Und dann, das waren manchmal Achter und die kosteten damals also schon 40 Mark. Und dann braucht man für so ein Bild schon mal allein 5 Pinsel, nicht? Dann waren es 200 Mark Pinsel. Und dann noch die Arbeitszeit, nicht? Und dann kostet das Bild 2000 Mark oder sowas. Nicht? Aber ich habe die Zweispurigkeit nicht gelassen. Ich habe mal keine Bilder mehr, aber ich habe sehr viel, aber dann gezielt Pastelle gemacht, also für Bücher. Die Ballade von der Lichtmalerei. Leg etwas in das Licht und schau, was das Licht mit dem Etwas macht. Dann hast du den Tag über gut zu tun und manchmal auch die Nacht. Ja, er begriff sich als Maler des Lichts und glaubte, Neuland zu betreten. Und Caspar König hat mal gesagt, es war Spitzweg schon, Maler des Lichts. Ja. Und hat es gering geachtet. Sobald du den Wandel nicht nur beschaust, sondern trachtest, ihn festzuhalten, reißt du dich ein in den Fackelzug von Schatten und Lichtgestalten. Ja, ja, in der Hochkunst war nicht angesagt. Und wir hatten auch immer das Bewusstsein, dass das, was wir tun, sub, sub, sub ist. Selbst Saul Steinbeck oder so wurde zu unserer Subkultur geschlagen. Die Fackel, sie geht von Hand zu Hand, von Van Eyck zu De Hoogh und Vermeer. Sie leuchtete Kersting und Eckersberg heim und wurde auch Hopper zu schwer. Denn die Fackel hält jeder nur kurze Zeit, dann flackert sein Lebenslicht. Doch senkt sich um ihn auch Dunkelheit, die Fackel erlischt so rasch nicht. Sie leuchtet, solange jemand was nimmt, es ins Licht legt und es besieht. Und solange ein Mensch zu fixieren sucht, was im Licht mit den Dingen geschieht. Naja, Robert ist schon sehr guter, der ein guter Beobachter, ein guter, guter Augenmensch, der auch das Licht gut erkennt. Ne? Durch ihn habe ich gesehen, wir sind ja jedes Jahr in Griechenland, wenn die Olivenbäume in der Mittagshitze so einen leichten Dunst verströmen, den habe ich bei Gernhardt auf dem Gemälde gesehen, bevor ich ihn dann in der Natur wahrgenommen habe. Seine Bilder, die Bilder, die er gemalt hat, die sind so wunderbar. Dieser alte Bedeker-Wahlspruch, man sieht nur, was man weiß, man sieht nur, was man schon mal gesehen hat. Das ist ein großer Jammer, finde ich. Also bei all diesem unsinnigen Zeug, das fabriziert wird, dass es in dieser Zeit, in der Robert eben sich der Malerei gewidmet hat, dafür so wenig Aufmerksamkeit gab. Es gab die Gespräche im Atelier. Er saß da und machte diese feine Rasterung und die Übermalung und Untermalung und man plauderte. Das Bild stand, die Komposition stand, der Plan, die Farbgebung. Es musste bloß ausgeführt werden und das ging nur mit äußerster Sorgfalt. Gott, gib doch zu, dass ich klüger bin als du. Und nun nimm doch endlich hin, dass ich was Besonderes bin. So, nun preise meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Amen. Na, Frevel! Ja, das war dieses Gebet, lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin. Das hat Otto aus der Welt im Spiegel, aus Pardon, herausgenommen, hat es auf die Bühne gebracht. Otto hat sein frühes Programm, sein erstes Programm praktisch nur mit irgendwo zusammengesammelten und geklauten Sachen bestritten. Er hat auch Heinz Erhardt Gedichte vorgetragen und wo er es nur irgendwo kriegen konnte. Und Otto, der hatte damals auch die lockere Einstellung, dass solche Texte halt so wie Blätter im Winde sind und wer sie erhascht, der darf sie dann auch irgendwie sich an seinen Baum heften. Das haben wir aber relativ schnell geklärt und seitdem gibt es einfach eigentlich da überhaupt keine Reibungen, was das betrifft. Auf keinen Fall, nee, die gab es nie. Es war eine Einheit, wir waren eine gemeinsame, sicher, außerhalb gab es sicher, ja, ich war einer der Hochintellektuelle, der in anderen Bereichen tätig war, als Maler, als Dichter und ich weiß nicht, da gab es sicher Unterschiede. Otto Walkes. Aber so, wenn wir zusammen waren, waren wir eine Einheit und verschmolzen zueinander und sind uns nicht nur inhaltlich, sondern auch menschlich sehr nahe gekommen. Das hat sich so langsam aufgebaut, diese Zusammenarbeit. Das war nichts, was wie ich gesucht hätte. Er suchte eher Autoren. Er fand sie dann in Pit Knorr, Bernd Eilert und mir. Und so nach und nach haben wir ihm dazu geliefert. Es war ein schöner Steinbruch, daraus zu graben. Das ist ja ein unendliches Vorhaben. Weil wir damals schon gesagt haben, wenn da irgendwas ist, was ihm gefällt, dann soll er das ruhig in seiner Art vortragen. Aber uns dann halt wenigstens an den Erträgen ein bisschen beteiligen. Und so hat sich das eigentlich günstig gefügt. Dein Leben ist dir nur geliehen. Du sollst daraus nicht Vorteil ziehen. Du sollst es stets dem anderen weihen. Und der kannst du nicht selber sein. Der andere, das bin ich, mein Lieber. Du kommst schon mit den Kohlen rüber. Überraschend war einfach, dass er sehr früh gezeigt hat, dass diese Texte nicht nur für Nachtprogrammhörer oder Pardonleser tauglich sind, sondern dass sie tatsächlich massenkompatibel sind. Weil das Resultat war so verblüffend. Und auch in dem Musikbereich hatten wir ja auch Erfolge erzielt durch Stücke, die wir auf Platte gebracht haben, wurde millionenfach verkauft, der ganze Wahnsinn. Ne? Das hat ja auch Spaß gemacht, das war auch eine Bestätigung auf der einen Seite. Ne? Faberkrönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Ural, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remy, Martin, Fernet, Branca, Unterberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlachberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorn. Wir haben Grund zum Feiern, keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern, unser letzter Wille, immer mehr Promille. Wir unterbrechen unser Programm für ein Bekenntnis. Ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits manch schönen Reim zu Schanden. Gin Campari, Grand Marnier, endlich tut der Schädel weh mit Dornkar und Maria Kron ins Delirium. Klosterfrau, Melissengeist oder wie der Stoff sonst heißt, Kölnisch, Wasser, Pitralon, wir rülpsen nicht, wir kotzen schon. Wir haben uns zu feiern, keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern, unser letzter Wille, immer mehr Promille, Promille, Promille. Gern hat er ursprünglich selber kaum gelesen, also trat nicht ans Publikum. Und für ihn war das ein großes Erlebnis, zu sehen, wie seine Texte wirken, wenn sie auf der Bühne vorgetragen werden. Diese Erfahrung macht man ja als Journalist oder Autor für eine Zeitschrift kaum. Das war eine Überraschung, muss ich sagen, weil ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass diese Texte das nicht vertragen. Und das ist dann eben auch seine große Leistung, dass sie plötzlich aus seinem Munde populär klangen oder wurden. Nein, der hat ja auch viele Lesungen auch schon gemacht und so weiter. Aber er hat gemerkt, er hat das auch Vertrauen zu seinen Texten und zu seinen Ideen gefunden. Wenn er merkt, dass das so eine breite Masse das auch verstößt, sich darüber freut. Ne? Das war ganz wichtig für ihn. Deswegen kam es immer häufiger zu Einzelauftritten und Lesungen mit Robert Gernhardt. Und das macht ihm dann sehr viel Spaß. Wir haben alle ein bisschen davon gelernt, die sind ja heute noch unterwegs. Also es war letztlich für alle ein gutes Geschäft. Von daher, um nochmal auf dieses Vermarktungsphänomen zurückzukommen. Antje Kunstmann. Das, was die geschafft haben, das ist etwas, was heute gar nicht mehr gibt, weil nämlich gar keine Vermarktung da dahinter steckte, sondern die haben sich ein Publikum mit ihren Inhalten erobert. Also das ging wirklich übers Lesen und so, dass das die Leute weitergesagt haben. Und das ist bei Robert, glaube ich, immer noch so. Ach naja, die neue Frankfurter Schule war ein kleines Experiment, das wir gemacht haben. Wir brauchten einen Namen für eine Ausstellung und dann da war eine Wächter, der Traxler und ich, das war glaube ich 83 oder was, 81, ich weiß nicht mehr genau. Und da hat das Kind auf einmal einen Namen, nicht? Der Name Neue Frankfurter Schule ist vor allem ein Bluff. Ausgedacht und ausgestreut, um die Beeinflussbarkeit und Belastbarkeit unserer Medien zu testen. Eben Neue Frankfurter Schule, weil es die Frankfurter Schule schon gab und die war eingeführt. Und das ist eine natürlich ganz, ganz andere Vereinigung gewesen. Institut für Sozialforschung und so weiter und so weiter. Während wir also frei schwebende Rabauken waren da, nicht? Und uns da einfach nur so mit dem Namen geschmückt haben erstmal, nicht? Und auf der anderen Seite, ja, also wir können immer zweierlei sagen, wir hoffen, dass unsere Werke, die ja in großer Zahl in die Welt gedrungen sind, dass die Menschen nicht böser gemacht haben und das Dumme. Und wir wissen, dass wir besser gezeichnet haben als die ganzen Vertreter der alten Frankfurter Schule. Und das war das Glück, dass es einerseits eine private Freundschaft war, dass da Persönlichkeiten miteinander in Schwingung geraten sind, die andererseits alle drei ein großes technisches Potenzial hatten. Also alle drei zeichnen konnten, alle drei schreiben konnten. und dann die Früchte, die da mit ihrem gemeinsamen Herumgeblödel sich ergeben haben, auch ganz gut auflesen und verarbeiten. Das Attentat oder die nackten Fakten oder ein Streich von Pat und Doris. Schauplatz, die Frankfurter Universität, 1969. Opfer, der Philosoph Theodor W. Adorno. Ach, was muss man oft von bösen Mädchen hören oder lesen? So zum Beispiel hier von diesen, welche hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Drum ist hier, was sie getrieben, auszugsweise aufgeschrieben. Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt das Mädchen in die Höhe, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Professor Tegida. Pat und Doris, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden. War's, weil sie in Seminaren nicht die allerbravsten waren? War's, weil sie zu wissen wähnten, wonach sich die Massen sehnten? Was der Prof da von sich gab, klang in ihren Ohren schlapp, abgefuckt und inhaltsleer, konterrevolutionär, bourgeois und theoretisch steht es Kreisen um den Fetisch Ratio. Und sowas rächt sich, denn noch schrieb man 69. Er hat eine Eigenschaft, die ich auch ganz besonders finde, er ist überhaupt niemand, der Vorurteile hat, ja, sondern er guckt sich alles genau an und er hat ein Urteil, aber er verurteilt nicht. Das Bemerkenswerte an Robert ist, dass er nicht nur der Kopf in unserer Dreiermannschaft, sondern auch der Kopf der ganzen Pardon-Schar oder später Titanic-Schar oder so wurde, der fähig war, alles auch in theoretisch zu beleuchten. Und diese Art von, ich sag mal, intellektueller Durchdringung dessen, was er künstlerisch auch tut, das macht ihn zu sowas Außergewöhnlichem in dieser Gruppe auch. Meister im Levitenlesen aber war der Prof, an dessen Widersprüchen sich die lieben Mädchen Pat und Doris rieben. Darum sei er sogleich verraten, was sie mit Adorno taten. Nun war dieser große Lehrer von den Damen ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Denkens Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Nicht so unsere beiden Kinder, die im Weiberrat und in der Wohngemeinschaft voll einbrachten, was sie von dem Denker dachten. Macho, liberaler Scheißer, Sprücheklopfer, Frauenaufreißer, einem Widerspruch verstrickter, objektiv dem Volk entrückter Tui, der subjektiv nicht raffe, dass er nichts als eine Waffe sei, der Scheißreaktion, das genügte. Denn bald schon riet der ganze Weiberrat der Gestalt zur raschen Tat, dass die beiden lachend schrien, Schwestern, stimmt ab, packen wir ihn. Tag darauf in Unifluren treffen wir die zwei Figuren, die, das sei nicht übersehen, aus sehr viel Figur bestehen. Da sie nackt ohne alle Stützen und im Hemde das besitzen, was die Jungen wie die reifen Herren liebend gern begreifen. Eben strebt in sanfter Ruhe Adorno seinem Hörsaal zu. Und mit Buch- und Lesungsheften zu gewohnten Denkgeschäften lenkt er freudig seine Schritte in der jungen Menschen Mitte und voll Dankbarkeit. So dann schaut er Pat und Doris an, die wie ihm zu applaudieren voll reif seinen Weg spalieren. Ach, denkt er, die größte Freude ist doch die Begrifflichkeit. Ja, das Verblüffende an ihm, das ist nicht nur, dass er eine, weiß ich, vier-, fünf- oder sechsfachbegabung ist. Er konnte eigentlich alles gleich gut. Hans Traxler. Er konnte alles gleich gut und das hat, denke ich, die Kritiker ein bisschen verunsichert und vor dem Kopf gestoßen, weil das passt überhaupt nicht in dieses 100 Jahre alte Schema, nicht? Ja, hinzu kam noch, dass Karikatur in den frühen 60ern, späten 50ern sowas von runtergewirtschaftet war in Deutschland, immer auf der letzten Seite irgendeiner Zeitschrift. Und eine sehr reaktionäre, altmodische, schreckliche Aura hatte. Also gibt es eine Zeichnung von ihm, wo, ich glaube, der ist irgendwie ein Mann in der Hängematte, die von zwei Schwarzen getragen wird. Und drunter steht, ein paar meiner besten Neger sind Freunde. Dieses Zusammentreffen der neuen Frankfurter Schule war sicher ein Glücksfall der Geschichte. Es ist noch etwas mehr, was diese, glaube ich, die Frankfurter Schule wirklich auszeichnet. Es ist nämlich, die haben was komplett im besten Wortsinne Antiautoritäres. Ja? Also so wirklich etwas, wo man sagt, ja, also das gibt nichts, was jetzt mal richtig heilig ist. Ja? Rums, da ziehen die beiden los und vier Brüste schrecklich groß, jäh befreit von allen Stoffen, herrlich bloß und gänzlich offen, nacktig, unbeschreiblich weiblich, knackig, unbegreiflich leiblich, lockend, drängend, wogend, prangend, einen ganzen Mann verlangen, ragend, reuend, drohend, schwellend, allen Geist in Frage stellend, recken sich dem Prof entgegen, welcher stumm erst dann verlegen, dann erschreckt das Weite sucht und bei sich den Tag verflucht, da er dieser Busen licht. Doch so weit sind wir noch nicht. Bleiben wir bei unseren Rangen, die sich eiligst wieder fangen, so geschwind, dass niemand klar ist, was hier Einbildung, was Wahres, wer hier was, warum entblößte. Fest steht nur, es kann auch der größte Denker nicht in Frieden leben, wenn Mädchen ihre Hemdchen heben. Wobei ja Kreativität zum Teil auch einfach eine Frage der Dreistigkeit ist. Er war der Bessere, er hat den Ehrgeiz gehabt. Nachdem er merkte, wie gut er ankam bei Pardon und auch beim größeren Publikum schon, wie leicht es ihm auch fiel, da war es ihm, glaube ich, rasch klar, dass er da weitermacht. Und haben zusammen auch noch eine kurze Zeit Werbung gemacht aus Angst. Wir würden am Hungertuch nagen, wenn wir selbstständig sind, haben aber ganz schnell gemerkt, dass wir das Gehalt mühelos verdoppeln und verdreifachen konnten, als Freie. All das geschah vor langer Zeit, doch ist es nicht Vergangenheit. Das Busenattentat gab zwar dem Prof den Rest, im gleichen Jahr verstarb der Philosoph. Jedoch, Patentores gibt es noch. Die eine forscht, die andere lehrt und beide sind Gottlob bekehrt von den Ideen ihrer Jugend. Heute decken Halter, Stoff und Tugend verlässlich, was dem Prof einst schreckte, als es ihm blank entgegenbleckte. Mit der Zeit wird alles heil, nur der Teddy hat sein Teil. Später haben wir dann Germanistik-Parodien gemacht zusammen und er brachte das auch. Und das ist auch gleichzeitig eigentlich so eine Überprüfung, ob man es gelernt hat, wenn man das so damit spielen kann. Ja, wir alle sagen zum Beispiel wegen seines Sonetts, ich finde Sonette sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut. Und wir alle sagen immer, das finde ich irgendwie nicht gut. Dann weiß jeder, dass Gernhard Sonett gemeint ist. Sonette finde ich sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mir ehrlich richtig krank zu wissen, dass wer Sonette schreibt, dass wer den Mut hat, heute noch so einen dimpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir echt den ganzen Tag versauen. Ich habe da eine Sperre und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichserei blockiert, schafft in mir Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will es echt nicht wissen. Ich finde Sonette unheimlich beschissen. Sonette finde ich sowas von beschissen, ja. Das ist einfach, also damit hat man jeden Jugendlichen und das als Sonett. Wofür er ja auch heftig angegriffen wurde von Menschen, die nicht kapiert haben, dass es eigentlich eine Lanze für das Sonett war. Zwielicht heißt eines der geheimnisvollsten Gedichte Eichendorffs. An diesem mir sehr lieben Gedicht, das versichere ich Ihnen, das müssen Sie mir glauben, habe ich erstmals die von mir erdachte, mir ebenfalls sehr liebe Methode des Classic Sandwich erprobt. Man nehme die erste und die letzte Zeile eines schon vorhandenen Gedichts und fülle den Leerraum mit einer selbst verfertigten Farce. So kann man ohne Schwierigkeiten den Bestand an Gedichten verdoppeln. Wir erinnern uns, die erste Zeile war Dämmerung will die Flügel spreiten und die letzte hüte dich, sei wach, Mutter. Und nun meine Version. Dämmerung will die Flügel spreiten, wird uns also bald verlassen. Willst du ihren Flug begleiten, musst du sie am Bürzel fassen. Freilich, mancher, der so reiste, fiel aus großer Höhe hinunter, weil er einschlief und vereiste. Hüte dich, sei wach und munter. Das war auch Gernhards Methode, alles Wissen und Kenntnis und alle Kompetenz fruchtbar zu machen, erstmal in der Parodie und damit zu spielen. Das Deutschabitur des Robert Gernhardt ist legendär. Der Penäler wurde aufgefordert, ein Gedicht eigener Wahl vorzutragen. Gernhardt wählte ein Herbstgedicht von Georg Trakl. Die Pendel brauner Uhren nicken leise, der Abendmond verlässt sein bleiches Bett. Ein Jäger einsam bei dem Hasel steht, die schwarzen Vögel ziehen leichte Kreise. Das vermeintliche Trakel-Gedicht war eine Eigenfertigung des Gymnasiasten. Gestern Vormittag war ich Gast, nicht Gast, ich war Zuschauer bei der Vorstellung des Lyrikkanons durch Reichernitzky und Karasek und Konsorten. Und Karasek saß ganz günstig, den habe ich. Die anderen saßen. Genau getroffen. Der ist genau getroffen. Die anderen saßen ein bisschen ungünstiger. Und das ging dann nicht mehr so gut, aber ich meine, ein guter Karasek. Er hat ein mittlerweile fast schon legendäres Heft, das er immer bei sich trägt. Und da wird jeder Einfall, jeder Augenblick immer wieder mitgeschrieben. Also das wird auch oft im Gespräch aufgeschlagen und mal etwas reingezeichnet. Er malt dann auch oft rein Porträts und Ähnlichem. Wenn er in Lesungen, in Veranstaltungen ist, pflegt er gerne in sein Heft dann den Vortragenden reinzuzeichnen. Lieber Robert, ich habe gerade wieder in deinen Gedichten gelesen und bin wie verzückt und ziemlich gebeutelt gewesen. Dein Weinreinbringer scheint mir so vollkommen gefügt, dass er allein zum Nobelpreis für Komik genügt. Deutung eines allegorischen Gemäldes. Fünf Männer sehe ich inhaltsschwer. Wer sind die fünf? Wofür steht wer? Des ersten Wams strahlt blutig rot. Das ist der Tod, das ist der Tod. Der zweite hält die Geißel fest. Das ist die Pest, das ist die Pest. Der dritte sitzt in grauem Kleid. Das ist das Leid, das ist das Leid. Des vierten Schild trieft giftig nass. Das ist der Hass, das ist der Hass. Der fünfte bringt stumm Wein herein. Das wird der Weinreinbringer sein. Gedichte, davon hast du viele, die schwappen über, wo die Wörter rumpeln, wo der Sinn entflieht, wo die Sprache sich wutscht, dem Verständnis entzieht, überhaupt die Bedeutung. Darauf ist gepfiffen, was taugen Gedichte, die man begriffen? Für höhere Lyrik galt das mal allein. Ich finde, das gilt allgemein. Wenn niemandem mehr was einfiel, sagte Fritz Wächter, wir sollten mal was über die Redensart, das Auge ist doch schließlich mitmachen. Und dann machten alle Und jemand schlug mal vor, man sollte doch im Lutherjahr was über Luther machen. Und Robert sagte, Luther, Luther, wenn ich das schon höre, außer Thesen nichts gewesen. Und das Ritual bei gemeinsamen Arbeiten ist eigentlich unverändert das, dass man anfängt, über alles andere zu reden, also nicht über das eigentliche Thema, was die Zusammenkunft herbeigeführt hat, um dann möglichst fließend irgendwann zu diesem Thema zu kommen. Reck ich die Hand, ist da ein Hund? Streck ich den Fuß, ist da ein Katz? Dreh ich den Kopf, ist da ein Du? So hat ein jedes seinen Platz. Also als Dichter muss man sich immer dem Augenblick hingeben. Und den Augenblick hält er sich aber offen durch ein ansonsten eher geregeltes oder nicht übermäßig ereignisreiches Leben. Also gibt es dann lange, ausgiebige Spaziergänge mit dem Hund, der berühmten, vielbedichteten Bella. Und die Ideen kommen und gehen, wann sie denn mögen. Sie wissen, wie er um Almut der ersten Hand angehalten hat. Fräulein Almut, möchten Sie gern hart bleiben oder gern hart werden? Da war sie natürlich wachs in seinen Händen, das ist klar. Es gibt ein Gedicht über meine Frau. Und das kam so, wir fuhren mal wieder durch die Toskana und an einer mir besonders lieben Landschaft sagte ich, schau mal, was für eine schöne Landschaft. Und dann schaute sie raus und sagte, ganz kühl, ich hab's gerne pittoresker. Das war Almut die Zweite, die er allerdings vor Almut der Ersten schon kannte. Zur Osterzeit, da fuhr ich mit meiner Frau nach Rom. Die haben da auch eine Kirche, die nennt sich Petersdom. Der Gottesdienst, der kam uns so stockkatholisch vor. Da brüllte ich dem Popen mit voller Kraft ins Ohr. Es stört doch nicht, wenn ich ein bisschen läster. Meine Frau hat's gerne pittoresker. Am Donnerstag, da kam ich schon um 2:30 nach Haus. Im Flur, da hing ein Mantel, sah nicht wie meiner aus. Der Inhalt von dem Mantel, der lag vor meiner Frau, hielt ihre Knie umfangen. Da sprach ich, Kumpel, schau, nicht so verhärmt und drück so ruhig fest. Der, meine Frau, hat gerne pittoresker. Zu Neujahr kam ein Kärtchen, das wünschte uns viel Glück. Zum neuen Jahr, da schrieb ich dem Schreiber link zurück. Mein Freund, was soll der Unfug von wegen neues Jahr? Wir nahmen schon das alte, nur sehr verschwommen wahr. Bei uns nehme ich jeden Tag Silvester. Meine Frau hat gerne pittoresker. Gernhardt ist der erfolgreichste deutschsprachige Lyriker, verglichen damals höchstens mit Ringelnatz. Was die Rezeption nur durch eine gewisse Elite betrifft, so kann ich nur über meinen Lieblingsautor Flann O'Brien sagen, der ist immer mit 3-Clock-List, mit 15-Uhr-Krängung nach Hause gegangen und hat dabei immer etwas vor sich hingemurmelt. Und zwar fuck the fucking fuckers, fuck the fucking fuckers. Immer einer behender als du. Du kriechst, er geht. Du gehst, er läuft. Du läufst, er fliegt. Einer immer noch behender. Immer einer begabter als du. Du liest, er lernt. Du lernst, er forscht. Du forschst, er findet. Einer immer noch begabter. Immer einer berühmter als du. Du stehst in der Zeitung, er steht im Lexikon. Du stehst im Lexikon, er steht in den Annalen. Du stehst in den Annalen, er steht auf dem Sockel. Einer immer noch berühmter. Immer einer betuchter als du. Du wirst besprochen, er wird gelesen. Du wirst gelesen, er wird verschlungen. Du wirst geschätzt, er wird gekauft. Einer immer noch betuchter. Immer einer beliebter als du. Du wirst gelobt, er wird geliebt. Du wirst geehrt, er wird verehrt. Dir liegt man zu Füßen, ihn trägt man auf Händen. Einer immer noch beliebter. Immer einer besser als du. Du kränkelst, er liegt da nieder. Du stirbst, er verscheidet. Du bist gerichtet, er ist gerettet. Einer immer noch besser. Immer, immer, immer. Also allein der Spruch, dich will ich loben, Hässliches, du hast sowas Verlässliches, ja. Das sind doch Sachen, die vergisst man einfach nie wieder, ja. Dich will ich loben, Hässliches, du hast sowas Verlässliches. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht, was tut es weh, wenn man es sieht. Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit und Zeit meint stets, bald ist's soweit. Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer, das Hässliche erfreut durch Dauer. Oder die Ratschläge für Seltenkirchgänger, ja? Aus dem Klingelbeutel nimmt man nichts raus, man tut etwas hinein, ja? Sind Sie der Herr Gernhardt? Ich bringe die Rechnung für knapp 60 Jahre. Gut essen, schön trinken, stramm schaffen, träg sitzen, hoch fliegen, tief sumpfen. Bitte hier, links oben, quittieren. Naturgedichte kann man imaginieren, Liebesgedichte kann man fantasieren, Krankengedichte schreibt nur, wen Krankheit betrifft. Davon kann auch ich ein Lied singen. Vor dem Tod sind wir die Dummen. Wie wir auch den Tod bereden, schweigt er und bringt schweigend jeden Redner eisern zum Verstummen. Ich habe zweimal Gelegenheit gehabt, längere Zeit im Krankenhaus mich aufzuhalten und ich habe in beiden Fällen eine Herzoperation und Krebsoperationen und Therapien mit Gedichten begleitet, ja. Er beschwichtigt sich. Nimm's nicht persönlich, es trifft gern Personen wie dich, männlich, zwischen 50 und 60, wichtig und übergewichtig. Was wäre an so Wichten denn original zu nennen? Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich, also als ich im Krankenhaus dann auf die Operation wartete, das Schreiben also nicht aufgegeben, sondern im Gegenteil also forciert habe. Ich hatte eine knappe Form gefunden, in der ich also meine Erfahrungen notiert, in kurzen Strophen, reimlos, siebenzeilig, und merkte dabei, wie ich langsam neugierig wurde. Also da merkte ich erstmals, dass das jahrelange Schreiben, Aufschreiben auch ja, sowas wie eine Hilfe sein kann. Ja, was ist das? Es ist zum Staunen, was er draus macht. Es ist auch so, man ist ja auf der Suche nach Anlässen, gerade er, der sich jetzt als Profi-Schreiber profiliert hat. Er braucht einen Anlass, wie bei der Malerei auch, ein Motiv, nicht die innere Vision so geschenkt. Die Erfahrung war eben die, dass ich in diesem Krankenhaus, also eine meiner lyrisch fruchtbarsten Phasen gehabt habe, permanent war ich dabei, also Worte zu finden und Sätze zu bilden. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, ein für alle Mal und endgültig, ich brauche also weder das Nikotin noch den Alkohol, um jetzt in eine Schreibhochstimmung zu kommen. Und solche Leiden, also das, die Herzoperation, das war insofern, also zynisch gesagt, fast ein Geschenk, nicht? Da Herz und Schmerz und Herz in Not, das muss auch ein, nicht Genuss, aber eine so große, nicht Freude, hat er gelitten dabei. Aber so, schon so etwas von Erfüllung gehabt, er hat was und er kann was und er macht das jetzt sicher. Ich habe ja nicht Tagebuch geführt und auch nicht lyrisches Tagebuch, wenn man so will. Ich habe ja keine Ergüsse niedergeschrieben, sondern Erfahrungen. Ja? Und ich habe das zum Anlass genommen, mich sehr genau umzusehen und sehr genau hinzuhören mit dem, was da mit mir gemacht wurde. Und also bis hin zu so kleinen Erfahrungen, dass ich auf einmal stolz fühlte, als mir eine Assistentin, die mir Blut entnahm, sagte, alle Achtung, schön die Vene. Nicht? Das ist eins, also der Stoff wird geliefert. Und das jetzt ohne Klagegeschrei und Pathos in Form zu bringen, in die leichte Form noch. Nachricht von der Chemotherapie oder ein flotter Dreier. Erschöpfung, Schmerzen, Übelkeit. Welch flott gewollter Dreier. Wer seiner Schmerzen müde ist, versucht sein Glück als Reiherr. Und wenn sich's ausgereiert hat, dann gähnt das müde Herz. Nicht wahr, ihr drei, verlasst mich nicht, Erschöpfung, Übelkeit und Schmerz. Als Humorist sehe ich mich nicht so sehr, also als jemand, der also lächelnd auf das schlechte Bestehende oder auf das irgendwie Wuselige des Menschengeschlechts herabblickt von hoher Warte. Ich bin eigentlich immer mittendrin, ja, also ob ich nun im Krankenhaus bin oder ob ich auf der Straße stehe, auf der Gasse, also ich bin eigentlich immer Betroffener, bin Täter und Opfer zugleich, also ich würde mich nicht zu den Humoristen zählen, nein, so viel Distanz habe ich nicht. Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln, na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr, ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist ihre Sense, und die gibt mir dann den Rest. Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links, von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus, bis zur Grube? Und, wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage, womit ich nur sagen will, ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon. Am 30. Juni 2006 ist Robert Gernhardt gestorben. Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin. Robert Gernhardt. Eine Hommage von Peter Moritz Pixhaus und Barbara Entrup. Mit Anita Albus, Effi Bernstein, Bernd Eilert, Pitt Knorr, Antje Kunstmann, Loriot, Harry Rowold, Hans Traxler, Otto Walkes, FK Wächter, Klaus Cäsar Zehrer und Robert Gernhardt. Musik, Neues Frankfurter Schulorchester, Anne Behrens, Frank Wolf. Realisation, Peter Awa, Barbara Entrup, Katrin Witt. Mitarbeit, Monika Ahrens, Hélène Doucet, Mascha Drost, Dörte Fiedler. Sie hörten eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Bayerischen Rundfunk 2006. Nächsten Sonntagabend hören Sie in Freistil das Feature Narrenhände oder die Zeichen an der Wand. Eine Sendung über Graffiti von Günter Bayer. Deutschlandfunk.